Tarzan fuhr mit seinem Rennrad aus der Stadt zum Internat zurück. Er hatte einen interessanten Fund gemacht und wollte Gabi, Karl und Klößchen davon berichten. Doch da näherte sich ihm ein Rockerpärchen auf einem Motorrad und versuchte, ihn von hinten zu rammen. Die wollen mich an, ich muss abspringen. Jetzt! Hey, du! Meinst du mich, Rainer Plotzka? Du hast mich gerammt, du Esel. Du glaubst doch nicht, dass du mir mit einer Kette imponieren kannst. Ach, vielleicht doch. Ich schlag sie dir nämlich um die Ohren. So. Es tut mir mal leid, Rosa. Dein Freund ist wohl ins Wasser gefallen. Und vor Schreck ist er ohnmächtig geworden. Er ertrinkt. Das ist wohl schlecht möglich, solange er Mund und Nase über Wasser hat. Oh, ich schlag dir den Schädel ein. Mit dem Schraubenschlüssel? Nicht doch. Ich kämpfe nicht gegen Weiber. Ich hau dich. Bleib doch stehen, du. Ach, du. Na, Ja, das war dein Kumpel. Er hat dich am Bein festgehalten und du hast ihm auch noch den Schraubenschlüssel über die Rübe gehauen. Nun schläft er schon wieder. Ach, ich bring dich um, wenn ich dich zu fassen krieg. Ja, ja, das glaube ich gern. Und deshalb verdufte ich jetzt lieber. Tschüss. Als Tarzan das Internat erreichte, parkten bereits mehrere Luxusautos auf dem Hof, weil viele Eltern zum Ferienbeginn ihre Kinder abholten. Für die TKKG-Freunde war niemand da. Sie wollten die freie Zeit nicht zu Hause, sondern im Kanu auf dem Fluss verbringen. Tarzan hielt sich nicht lange auf. Er eilte ins Adlernest und wie erwartet traf er hier Klößchen, seinen Freund, der vor einem großen Karton auf dem Boden kniete. Was machst du denn da, Klößchen? Ich bereite die Miamgani-Expedition vor. Jedenfalls, was die Verpflegung anbetrifft. Meine Verpflegung. Wer zum Kuckuck ist Miamgani? Der Fluss. Ich war dafür, mit dem Kanu auf den Mississippi zu gehen. Dein Favorit war der Amazonas. Gabi stand auf dem Nil. Und Karl auf dem Ganges. Unser Strom ist eben der Miamgani. Ach, ich verstehe. Was ist in dem Karton? Verpflegung, sagte ich doch schon. Mhm, sehr vernünftig. Obst nehme ich an, konzentrierte Sportlernahrung. Tu doch nicht so. Du weißt, dass ich ohne Schokolade nicht leben kann. Du wirst noch einmal so dick von der Schokolade werden, dass du platzt. Solange es noch Hosen und Hemden in meiner Größe gibt, bleibe ich der Schokolade treu. Wie viele Tafeln sind drin? 10. Mach den Deckel auf. Na gut, fast 20. Den Deckel auf. Kruzi Türken, du kannst mir wirklich die Reise vermiesen. Es sind 56 Tafeln. Pro Tag 4. Oh Mann, das darf doch nicht wahr sein. Mensch, Willi Sauerlich. Wir fahren in einem Kanadier, nicht in einem Großfrachter. Fehlte noch, dass wir deinetwegen absacken. 14 Tafeln, keine einzige mehr. Aus Gründen der Sicherheit und der Wasserlage. Dann werde ich diese Hungertour nicht überleben. Das ist dann deine Schuld. Die nehme ich dann auf mich. Pass auf, ich muss dir was erzählen. Mir ist da ein tolles Ding passiert. Was denn? Ich habe zufällig beobachtet, wie ein Mann von der Polizei gejagt und am Ende auch verhaftet worden ist. Ein gewisser Slansky. Tatsächlich? Ja, kurz bevor der Mann verhaftet wurde, warf er diese beiden Papierknäuel in einen Apfeleimer. Du hast sie an dich genommen? Ja, es ist ein Foto, das eine junge Frau zeigt. Und auf der Rückseite ist eine Zeichnung. Zeig mal! Hier. Slansky hat das Foto zerrissen, bevor er es weggeworfen hat. Was soll denn das sein? Da steht Drachenkopf. Und was sollen diese Zahlen und Buchstaben bedeuten? Eine Geheimschrift? Keine Ahnung. Dieser Höcker soll wohl ein Berg sein. Und das hier ist bestimmt ein Eingang. Zu einer Höhle vielleicht oder so. Und davor, das sollen wohl Schafe sein. Und dann ist da noch ein Friedhof. Ist ja komisch. Na, vielleicht enträtseln wir das ja alles noch. Wir kleben die beiden Teile mit Tesafilm zusammen und dann stecke ich das Foto in meinen Brustbeutel, wo ich auch das Geld für die Reise habe. Sag mal, Tarzan, das Boot würde doch bestimmt nicht sinken, wenn ich 28 Tafeln dabei hätte. 14! Und das ist schon zu viel. Also dann. muss ich heute auf Vorrat essen. So, jetzt geht's aber los. Die TKKG-Bande hatte sich seit Tagen auf die Kanufahrt vorbereitet, sodass sie bei Ferienbeginn nun auch aufbrechen konnten. Mit dem Auto der Sauerlichs transportierten sie das Gepäck und das Kanu an den Fluss. Kommissar Glockner, Gabis Vater, fuhr mit ihnen, um beim Beladen des Kanadiers zu helfen. Gestern war ich zufällig in der Nähe, Herr Glockner, als ein gewisser Slansky verhaftet wurde. Im Stadtpark war das. Ist wohl ein großer Fang gewesen, wie? Slansky ist ein großer Fischer, wurde wegen verschiedener Verbrechen gesucht. Kommissar Lukas bearbeitet den Fall. Das heißt, Slansky hätte einen Komplizen. Mit dem wollte er sich in der Fußgängerzone treffen. Woher wusste die Polizei das denn? Na, das hat Lukas mir nicht gesagt. Es ist wohl irgendwie durchgesickert. Es wäre wohl besser gewesen, wenn die Polizei erst nach dem Zusammentreffen der beiden Ganoven zugegriffen hätte und nicht schon vorher. Dann wären jetzt die beiden hinter Gittern. Wem sagst du das? Es wurde also verpatzt. Naja, der Fall geht mich nichts an. Das hat Lukas zu verantworten. Hey, seht mal. Da ist ein Motorradfahrer, der uns dauernd verfolgt. Ach, Gabi, der fährt nur zufällig hinter uns her. Warum sollte er uns verfolgen? Hey, das ist ja einer von den Höllenengeln, diesen Motorradrockern. Puh. Lass ihn, am besten kümmert ihr euch nicht um ihn. So, da wären wir. Der Miyamgani, wie schön. Also dann, aussteigen und an die Arbeit. Schon bald war es soweit. Alles Gepäck war im Kanu verladen. Und die vier TKKG-Freunde verabschiedeten sich von Herrn Glockner und Georg, dem Chauffeur. Mit großem Hallo nahmen sie im Boot Platz. Viel Spaß und passt gut auf euch auf. Wiedersehen, Papi. Tschüss. Tschüss. Ja. Wiedersehen. Leinen los. Kommt gesund wieder. Klößchen, stoß uns ab. Bin schon dabei. Wir fahren. Schifffahrt ahoi. Ahoi. Bella, Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Papi. Und tschüss. Wiedersehen, ihr Flusspiraten. Seht mal da hinten. Das sind zwei Rocker mit ihren Motorrädern. Ja. Der eine fährt weg, aber der andere beobachtet uns. Ach, die haben das Nachsehen. Wir sind auf dem Fluss und damit außer Reichweite. Wieso beobachten die uns eigentlich? Meinst du, dass sie sich rächen wollen, weil du diesen primitiven Plotzgar vermöbelt hast? Aus welchem Grund sonst? Macht euch keine Sorgen. Die Strömung trägt uns den Fluss runter und bald sehen wir die Rocker nicht mehr. Hoffentlich. Ach, die sind doch nicht so verrückt und folgen uns. Tatsächlich sah es zunächst so aus, als ob die Rocker das Interesse an ihnen verloren hätten. Die TKKG-Freunde paddelten einige Stunden lang den Fluss hinunter und fühlten sich immer sicherer. Schließlich machten sie am Ufer Rast, um ein wenig zu essen und zu trinken. Möchte noch jemand einen Schluck Limo? Nein, du kannst den Rest trinken, Klößchen. Also gut, ich opfere mich. Mit der leeren Flasche könnten wir eine Flaschenpost machen. Hey, da drüben sind die Motorradrocker. Sie kommen her. Und sie sind so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh nein, 9 sind es. Mit dieser blöden Rosa. Alle Mann ins Boot, schnell. Los, ja, los, beeilt euch. Sie kommen. Natürlich haben sie uns gesehen. Paddelt, los, Bruder, schnell. Hopp, schnell. Bei diesem Gesindel müssen wir auf alles gefasst sein. Schnell. Los. Sie kommen näher. Achtung. Da, sie fahren am Ufer entlang zur Brücke weiter. Wahrscheinlich wollen sie uns Steine auf den Kopf werfen. Oh, sie haben kein Dach. Bestimmt kriege ich wieder den dicksten Stein ab. Du bietest ja auch das größte Ziel. Da, jetzt sind sie auf der Brücke. Und rein, Leute, hopp, hopp. Tempo. Je schneller wir sind, desto schwerer sind wir zu treffen. Schuft. Versucht, die Steine mit den Paddeln abzuwehren. Achtung, sie werfen. Vorsicht. Ja. Oskar getroffen. Er verletzt. Ach, nein, ich glaube, war nicht schlimm. Oh, Oskar. Wir sind unter der Brücke. Wir haben es geschafft. Jetzt teilt sich die Gruppe. 4 Rocker fahren ans linke, die anderen ans rechte Ufer. Sie nehmen uns in die Zange. Aber das hilft ihnen auch nichts. Und was soll werden, wenn es dunkel wird? Meinst du, dass sie uns weiter verfolgen? Stimmt. Ja, und dann? Irgendwann müssen wir doch anlegen. Am besten wir rasten in einer größeren Stadt, wo viele Menschen sind, ja? Das ist heute nicht mehr drin, Gabi. Vor uns sind nur noch ein paar Dörfer und die liegen nicht einmal direkt am Fluss. Wir kommen durch ein ziemlich einsames Gebiet. Am Abend, als sich die Sonne herabsenkte, waren die Rocker verschwunden und die TKKG-Freunde beschlossen, an einer Stelle anzulegen, an der dichte Büsche wuchsen. Hier schien keine Gefahr zu drohen. Das sieht ganz gut aus. Ich glaube, hier können wir bleiben. Ach, ich kann auch noch sitzen. Ich auch nicht. Da sind sie. Umkehren, schnell umkehren. Hopp doch, schnell. Alle weg hier. Der mit dem blauen Helm und dem Stahlkart holt. Duckt euch. Köpfe runter. Wohl wahnsinnig geworden. Er spinnt ja. Hier, das ist gefährlich. Damit kann er uns ja umbringen. Das interessiert ihn nicht. Pass auf. Er schießt nochmal. Jetzt. Nein. Er hat das Boot getroffen. Wenn wir leckschlagen, saufen wir ab. Verdammt nochmal. Keine Panik. Wir sind außer Reichweite. Und nun? Na, ans Ufer können wir nicht. Nach Hause zurück schon gar nicht. Gegen die Strömung schaffen wir es nie. Ich habe mich so auf die Fahrt gefreut. Keine Angst, Gabi. Wir paddeln, bis es dunkel ist. Irgendwo finden wir einen sicheren Platz für die Nacht. Dunkel wird es jetzt schon. Die Sonne ist schon fast verschwunden. Mhm. Eine Insel. Da vorne ist eine Insel. Tatsächlich. Wirklich? Auf der Insel sind wir sicher. Kommt, lasst uns hinrudern. Ach, endlich. Ich dachte schon, wir finden nie einen Platz, wo wir anlegen können. Etwas Besseres hätte uns gar nicht passieren können. Die Insel ist mindestens 60 Meter vom Ufer entfernt. Die Rocker sind verschwunden. Sie haben uns aus den Augen verloren. Leider nicht, Karl. Schau mal, da sind sie schon wieder. Nein. Sie fahren aufs Ufer zu. Sie scheinen zu wissen, was wir vorhaben. Ja, sie wissen, wo wir sind und sie rücken uns nicht von der Pelle. Aber 60 Meter Wasser geben uns Sicherheit. Komm, wir legen an und bauen die Zelte auf. Oh ja, und dann machen wir uns ein gemütliches Lagerfeuer. Okay. Und endlich ein gehöriges Abendessen. Freunde, ihr müsst mich wahrscheinlich aus dem Kanu heben, weil ich vor Hunger so geschwächt bin, dass ich nicht allein aufstehen kann. Die TKKG-Freunde richteten sich auf der Insel ein. Sie entzündeten ein Lagerfeuer und bereiteten eine Mahlzeit zu. Aber sie waren müde und erschöpft, und so war es nicht verwunderlich, dass bald einer nach dem anderen schlafen ging. Nur Tarzan blieb wach. Er wartete, bis es vollkommen dunkel war. Dann zog er sich bis auf die Badehose aus, glitt ins Wasser und schwamm zum Ufer hinüber, wo die Motorradrocker ein Lagerfeuer entzündet hatten. Das Wasser ist ganz schön kalt. Im Schlafsack wäre es ganz sicher gemütlicher. Mal hören, worüber die Rocker reden. Prost! Prost! Prost, Rainer! Ja, lass dich volllaufen, Theo. Das Wasser soll kalt sein. Wir können ja die Flasche mitnehmen. Wahrscheinlich reißt uns die Strömung ein Stück mit. Besser, wir steigen etwas oberhalb ins Wasser. Sonst verfehlen wir noch die Insel. Ja, gute Idee, Theo. Wie lange wollen wir denn noch warten? Ach, wir schwimmen nicht vor Mitternacht rüber. Wir sollen tief schlafen. Das heißt, die beiden anderen und das Mädchen können wir vergessen. Aber diesen Tarzan müssen wir gleich eins über die Birne geben. Mein Tod steht ins Wasser nicht. Aber wie transportiere ich ihn? Zwischen den Zähnen kann ich nicht mehr atmen. In der Badehose und es hält nicht. Also, ich verliere den dann sonst. Na, ich binde mir meinen Gürtel um. Rosa, wenn wir rüberschwimmen, bewachst du mit Berti die Maschinen. Ja, ich weiß. Weshalb maulst du? Willst du mitschwimmen? Ich kann mich beherrschen. Aber ich finde es albern, dass ihr mit 17 Mann zur Insel rüber wollt. Na, je mehr, desto besser. Wir gehen kein Risiko ein. Na, gib mir mal das Fernglas. Hier. Na, diese Nachtgläser sind schon was Tolles. Die hellen enorm auf. Na, ich sehe die Insel ganz deutlich. Ein Stück von dem Kanu und die Giebel der beiden Zelte. Wann wecken wir die anderen? Na, 5 Minuten vorher. Wenn sie auf Vorrat schlafen, machen sie im Wasser nicht so schnell schlapp. Das reicht. Mehr brauche ich nicht zu wissen. Gut, dass Plotzka mir das Nachtglas direkt vor die Nase gelegt hat. Ich bin gespannt, wann ihm auffällt, dass ich es mitgenommen habe. Tarzan war es tatsächlich gelungen, Plotzka das Nachtglas wegzunehmen, ohne dass dieser es in der Dunkelheit bemerkte. Da Tarzan jedoch nicht stehlen wollte, hängte er das Glas in einiger Entfernung vom Lagerplatz an einen Baum und kehrte dann zur Insel zurück. Ihm genügte, dass Plotzka sie nun nicht mehr beobachten konnte. Willi, Karl, komm, wir müssen aufstehen. Wach auf! Karl, du auch! Kommt hoch! Weckst du uns? Du bist ja klitschnass. Wir müssen abhauen, Leute! Die Rocker wollen uns überfallen! 7 Mann hoch! Sie wollen herüberschwimmen! Uns bleibt nur die Flucht! Sag bloß, du warst drüben! Ja, natürlich! Deshalb bist du ja so nass! Also den Mut hätte ich nicht, nachts in dieser Brühe zu schwimmen! Es war aber eine kurze Nacht, wo ich doch den Schlaf so dringend brauche! Nach dieser Schinderei und der völlig unzureichenden Ernährung. Meckert nicht und steht auf. Wir müssen die Zelte zusammenpacken. Also Tempo. Ich weck Gabi. Ist gut. Gabi? Ruhig, Oskar. Das ist doch nur der Wind. Nein, Fute, ich bin's. Wir müssen weg. Ich hab die Rocker belauscht. Nach Mitternacht kommen sie rüber. Was? Na dann adieu, Eiland im Strom. Es war uns nicht vergönnt, auf dir zu verweilen. Hoffentlich können wir überhaupt noch mal irgendwo weilen. Mich wundert, dass dieses Gesindel so viel Energie aufwendet und so wenig Mühen scheut, um uns fertig zu machen. Mir ist das unerklärlich. Tun sie es nur, weil Plotzka sich an ihr rächen will? Nein, das glaube ich nicht. Es könnte aber auch sein, dass sie es auf Slanskis Bilderrätsel abgesehen haben. Und das hieße, dass an dem Ding mehr dran ist, als wir uns träumen lassen. Wenn du ihnen den Wisch gibst, sind wir die Bande los. Willi! Du hast wohl Kakao im Hirn. Na, hör mal. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Los, wir müssen uns beeilen. Dann sind wir noch hier, wenn die Rocker antanzen. Das könnte sehr unangenehm für uns werden. Im Schutze der Nacht erreichten die TKKG-Freunde das gegenüberliegende Ufer, wo der Wald bis an den Fluss reichte. Hier bauten sie ihre Zelte wieder auf, ohne befürchten zu müssen, von den Rockern überrascht zu werden. Am nächsten Morgen ging die Fahrt nach einem reichhaltigen Frühstück weiter. Alle 4 waren in guter Stimmung, obwohl keiner von ihnen daran glaubte, dass sie die Rocker wirklich abgeschüttelt hatten. Merkwürdig. Der weiße Mercedes dort hält schon seit einer halben Stunde mit uns Schritt. Sind finstere Typen drin, sehen aus wie Zigeuner. Meinen die uns oder den Fluss? Wieso sollten die uns meinen? Wir haben doch mit Zigeunern nichts am Hut. Aber dort, am linken Ufer, verdammt, das sind ja wieder die Rocker. Verdammt. Anhänglichkeit kann ja ganz reizend sein, aber bei denen geht sie mir ganz schön auf den Geist. Mist, was ist denn heute nur los? Ist heute mein Pechtag? Erst die Mücke, Hornisse und jetzt das. Hey Klößchen, was ist los? Ach, vorhin hätte mich beinahe eine Hornisse gestochen. Und jetzt habe ich die Streichhölzer verloren. Sie sind über Bord gefallen. Ich bin mir nicht sicher, ob es schmeckt, wenn wir unsere Fertigsuppe kalt löffeln müssen. Regt euch nicht auf. Kann doch mal passieren. Hey, da vorne ist ein Campingplatz. Und bestimmt gibt es da auch einen Kiosk, wo wir neue Streichhölzer kaufen können. Und die Rocker können wir wohl erst einmal vergessen. Wir legen an und ich hole eben Streichhölzer. Die Rocker sind da, aber im gegenüberliegenden Ufer. Da stören sie uns nicht. Achtung, ich lieg an. Ich komm mit, wenn du nichts dagegen hast. Muss mir ein wenig die Füße vertreten. Gut, komm. Aber Karl und Gabi bleiben beim Boot. Ja, ja, ist gut. Na, haut schon ab, ihr beiden. Ich binde das Kanu so lange fest. Nicht nötig, Karl. Wir sind gleich wieder zurück. Der Kiosk ist gleich hier vorn. Eigentlich ein paar Tafeln Schokolade kaufen. Immerhin ist mein Bestand eher geringer geworden. Das kannst du in einigen Tagen tun, Klößchen. Wir wollen nicht mehr mitschleppen als unbedingt notwendig. Ja, na schön. Saulich Schokolade gibt's ja schließlich überall. Sag mal, was machen die beiden Männer denn da an der Pfütze? Keine Ahnung. Da hat irgend so ein Idiot seinen Benzinkanister angezückt. Sollen wir es den Platzwart melden? Nicht nötig. Verdunstet ja doch. Und passieren kann nicht viel. Selbst wenn hier einer einen Zigarettenstummel fallen lässt. Hast du gehört, Willi? Ich rauche ja nicht. Das ist der Vorteil bei der Schokolade. Man braucht keine Reste wegzuwerfen. So, da wären wir. Guten Tag. Einmal Streichhölzer, bitte. Guten Tag. Einmal Streichhölzer. Sonst noch was? Nein, danke. Ach doch, diese Zeitung noch, bitte. Hm? Zeitung? Gut, danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Mensch, Tarzan, ist das dieser Slansky, von dem du erzählt hast? Ja? Mann, sogar ein Bild ist von ihm in der Zeitung. Darf ich mal sehen? Hier. Wo steckt die Beute? Nee, Willi, pass auf, wo du hintrittst. Die Benzinlache. Ja, ich... Ah, Tarzan! Achtung, der Zigeuner! Schnappt ihn! Willi, zum Boot, schnell! Nein, ich muss dir helfen! Verschwinde, ich schaff das schon. Ah! So, mein Lieber, das reicht wohl. Eine Bewegung noch und ich zeige dir mit dem Messer, was Sache ist. Was ist überhaupt los? Was wollen Sie von mir? Das wirst du gleich erfahren. Los, zur Straße hoch! Vorsicht, pass auf! Sie sind übergeschnappt. Wieso? Ah! Was willst du mit den Streichhölzern? Leg die Streichhölzer weg! Nein, die sind ganz nützlich. Das ist nämlich Benzin. Feuer! Ich brenne! Hilfe! Meine Beine! Lösch mit Sand! Schneller! Ablegen! Gabi, Karl, schnell, wir müssen weg! Was ist überhaupt los? Die Zigeuner haben mich überfallen! Los, weiter, schnell, sie kommen! Mit Messern und Fäusten sind sie auf Tarzan losgegangen! Das habe ich euch doch schon gesagt! Ich habe Glück gehabt. Sie haben mir ein Messer in den Hals gesetzt, aber sie standen genau über einer Benzinlache. Und die habe ich angezündet. Wuff! Da am Ufer sind sie. Sie drohen uns mit Fäusten. Ja, warum tun sie das? Ich begreife das nicht. Entweder haben mich diese Typen mit einem anderen verwechselt, oder sie stecken mit den Rockern unter einer Decke. Wahrscheinlich. Immerhin wissen wir jetzt, warum sie uns jagen. Tatsächlich, Nüsschen? Ja doch. Ich habe euch die Zeitung noch gezeigt. Hört zu, was hier steht. Na los. Lies vor. Bin schon dabei. Also, wo steckt die Beute? So lautet die Überschrift zu dem Artikel, in dem die Verhaftung von diesem Slansky geschildert wird. Das wissen wir mittlerweile auch. Weiter. Die geraubten Juwelen im Wert von über 1 Million D-Mark sind bislang unauffindbar. Sicher ist, dass Slansky den Raub mit Hilfe eines Komplizen oder einer Komplizin begangen hat. Bisher konnte jedoch noch nicht geklärt werden, mit wem Slansky zusammengearbeitet hat. Klasse. Ist ja toll. Slansky muss die Beute irgendwo außerhalb der Landeshauptstadt versteckt haben. Und so weiter und so weiter. Ist das alles? Nein, pass auf. Wer wird das Versteck der Millionenbeute finden? Die Polizei oder Slanskys Komplize? Nicht zu fassen. Tarzan, du hast den Schlüssel zu einem Vermögen, zu einem Schatz. Ja. Und wusstest es nicht mal. Super. Für meinen Anteil an der Beute kaufe ich mir einen Kanadier mit Hilfsmotor und eingebauter Bordküche. Mm. Dann wird die Flussfahrt zum Vergnügen. Klößchen. Was wir machen, ist was für Verrückte. Ich meine, dieses Paddeln. Na, nun mal langsam. Noch haben wir die Juwelen nicht. Der Plan mag ja ein Plan sein. Aber sieht aus wie ein chinesisches Rätsel. Ich werde nicht daraus schlau. Wenn wir erstmal wissen, wo der Drachenkopf ist, dann wird der Rest zum Kinderspiel. Oder sagen wir, dann ließe sich das Rätsel eventuell lösen. Der Mercedes der Zigeuner wich auf dieser Seite des Flusses ebenso wenig von ihrer Seite wie auf der anderen Seite die Gruppe der Motorradrocker. Tarzan beobachtete die Zigeuner und schließlich wurde es ihm zu dumm. Er stoppte das Kanu und hielt sich an den Zweigen eines Baumes fest, die weit über das Wasser hinausragten. Dann winkte er die Zigeuner zu sich heran. Hehe, kommt her! Nun kommt doch endlich! Hey, ja, Tarzan, was hast du mit ihnen vor? Ich muss mit ihnen reden. So geht das nicht weiter. Wir können uns doch die Flussfahrt nicht so einfach verderben lassen. Ja, stimmt. Gefährlich. Sie kommen, alle vier! Mensch, wenn die mit Messern werfen, sind wir geliefert. Ja, ich glaube nicht, dass sie das tun werden. Na, sie sehen aber ganz schön finster aus. Würden Sie uns bitte erklären, weshalb Sie mich überfallen haben? Weshalb verfolgen Sie uns? Wir kennen Sie nicht und haben Ihnen nichts getan. Aber wir werden die Polizei alarmieren, wenn Sie uns nicht endlich in Ruhe lassen. Ja, und zwar bald. Die Polizei? Die wird Sie genauso wenig willkommen sein wie uns. Dich kriege ich, du Bastard! Um Himmels Willen, warum? Was wollen Sie denn von mir? Du hast beinahe mein Kind getötet. Was? Wie bitte? Wovon reden Sie überhaupt? Ich bin Ihrem Kind nie begegnet. Wo und wann soll denn das gewesen sein? So ein Quatsch. Glaube nur nicht, dass du mich belügen kannst. Als ihr an unserem Lagerplatz vorbeigefahren seid, hast du meine Bianca mit einem Katapult beschossen und sie mit einer Stahlkugel verletzt. Wie kommen Sie denn darauf? Haben Sie es gesehen? Nein, können Sie nämlich auch gar nicht, weil kein Wort stimmt. Aber ich ahne, wer Ihnen diese Lügen aufgetischt hat. Die Höllenengel, nicht wahr? Diese blöden Rocker. Sie haben es beobachtet, richtig. Keiner von uns besitzt ein Katapult. Aber der Rocker mit dem blauen Helm hat eine Stahlschleuder. Sehen Sie sich ihn einmal genau an, dann wissen Sie, wer auf Ihr Kind geschossen hat. Ist Ihre Tochter schwer verletzt? Es ging ihr schon wieder etwas besser, als wir losfuhren. Die Kugel hat die Stirn nur gestreift. Sonst wäre sie tödlich gewesen. Oh, wie schrecklich. Oh, diese Rocker gehören hinter Schloss und Riegel. Wir wünschen Ihrem Kind, dass es bald wieder gesund ist. Und dass es einmal lernt, besser als sein Vater zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Endlich geht's weiter. Ich glaube, jetzt sind wir die Höllenengel los. Hoffentlich. Die Zigeuner werden sich schon um sie kümmern. Ab jetzt wird's gemütlich. Jetzt können wir anlegen, wann immer wir wollen. Unsere Vorräte ergänzen. Hoffentlich führen die flussnahen Geschäfte die vorzügliche Sauerlich-Schokolade. Und wenn nicht? Dann tut es zur Not auch ein Konkurrenzprodukt. Die folgende Nacht schliefen die vier TKKG-Freunde auf einem Campingplatz mitten unter vielen anderen Kanuten in völliger Sicherheit. Mit mehreren Wassersportlern schlossen sie Freundschaft und sie erhielten einige wichtige Informationen, sodass sie am nächsten Tag mit dem Gefühl weiterfahren konnten, ihrem Ziel beträchtlich näher gekommen zu sein. In dieser Gegend gibt es einen Berg, der wird Drachenkopf genannt und in diesem Berg ist eine Drachenhöhle. Das wissen wir jetzt. Ach, wenn wir doch die Zeichnungen enträtseln könnten. Wir würden nur einen Tag verlieren, um den Schatz aus der Höhle zu holen und der Polizei zu übergeben. Und die Belohnung zu kassieren. Genau, kommt. Wir sehen uns den Plan nochmal an. Dass diese Komplizin von Slansky begreifen muss, wenn sie den Plan sieht, darf doch für uns nicht so hoch sein. Aber die Komplizin hat eine Anleitung, wenn sie den Plan hat. Ihr hat Slansky vermutlich schon einen Tipp gegeben. Dennoch sind wir im Vorteil, Karl. Wir haben vier Köpfe zum Denken. Vier Köpfe? Seit wann rechnest du den Oscar mit Klößchen? Dich, Pfote, beteilige ich nie wieder an meiner Schokolade. Seht euch das an. Da sind die Höllenengel wieder. Verdammt. Das verstehe ich nicht. Die Zigeuner auf ihre Rache verzichtet haben? Davon müssen wir aussteigen. Das Schild zeigt an, dass sich davon der Fluss verengt. Die Strömung wird zu stark. Und das Boot? Na, das müssen wir eben tragen. Oh. Mit Inhalt? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich trage schwer genug an mir selbst. Kommt, wir legen an. Und dann sehen wir uns die Karte nochmal an. So, da wir. Zieht das Kanu an Land. Das ist der schwerste Arbeit. Du kannst dich ja gleich ausruhen. So, absetzen. So, das hätten wir. Und jetzt gleich zur Karte. Ich bin schon dabei. Also, der Buckel hier stellt den Berg Drachenkopf dar. Und die Grabkreuze zeigen den Friedhof an von diesem Ort. Wie heißt der doch? Obersalau. Ja, richtig. Der Pfeil, der könnte den Weg zum Schatz angeben. Klar, aber jetzt wird es schwer. Was soll das heißen? 12G und 5L. Und 5G und 3L. Doppelpunkt. Hinter der Banane gleich 6 richtige. Leute, das ist ja wie höhere Mathematik. Der Pfeil führt in eine Höhle. In die Drachenhöhle. Also ich gehe da nicht rein. Wer weiß, ob die Biester wirklich schon ausgestorben sind. Hey, wenn der Pfeil in die Höhle führt, dann könnten die Zahlen doch Folgendes bedeuten. 12G, das heißt 12 geradeaus, also 12 Schritte oder Meter. Ja. 5L, 5 nach links, so. 5G, wieder 5 geradeaus und 3L, nochmal 3 nach links. Na klar. Scheint ja eine geräumige Höhle zu sein, sogar mit Obstand, denn jetzt kommen wir zur Banane. Ach, das ist irgendwas, was wie eine Banane aussieht. Vielleicht ein Stein oder so. Klar, ein Stein. Schon der Drache hat ihn damals für eine Banane gehalten. Als er hineinbiss, brach ihm ein Zahn aus. Der arme Drache. Was heißt 6 Richtige? Spielt die Banane im Lotto? Ich bitte doch um etwas mehr Ernsthaftigkeit. Och. Immerhin geht es um einen Millionenschatz. 6 Richtige, das ist im Lotto der Hauptgewinn. Sag ich doch. Also liegt hinter der Banane der Schatz. Irgendwelche Einwände? Hurra, wir haben das Rätsel gelöst. Also dann weiter. Hey Tarzan, da kommen 2 Angler. Vielleicht wissen die was von den Zigeunern. Ja, wir fragen sie mal. Guten Tag. Tag, Kinder. Sagen Sie, haben Sie einen oder mehrere Wagen mit Zigeunern gesehen? Einen weißen Mercedes vielleicht? Meinst du die Zigeuner von der Zegeli-Sippe? Ja, das Gesinde wurde gestern Abend von der Polizei verhaftet. Einbrecher sind das. Räuber und Diebe. Gebt euch bloß nicht mit denen ab. Nein, nein, keine Sorge. Vielen Dank. Ja, ich sag's euch nur. Danke, Petri Heil. Petri, Dank. Verhaftet sind sie. Oh. Na, dann können wir ja lange darauf warten, dass die Zigeuner uns die Rocker vom Hals schaffen. Pech. Selbst. Ja, du sagst es. Wir müssen also weiterhin auf Draht sein. Klaro. Wir müssen Plotzka und Kumpanen abhängen. Sonst stehen wir plötzlich zu 11 in der Drachenhöhle. Wieso zu 11? Wir sind 4 und die sind 9. Das macht 13. Ja, schon richtig, aber 2 von uns müssen in Kehlbrück bleiben. Um Kanu und Ausrüstung zu bewachen. Gut, ich bleibe freiwillig in Kehlbrück. Schließlich müssen unsere Vorräte von einem Experten aufgefüllt werden. Natürlich. Und ich bleibe bei Klößchen. Denn sonst sorgt dieser Fachmann womöglich dafür, dass wir morgen in einem Kanu aus purer Schokolade sitzen. Würde mich nicht wundern. Notgedrungen schulterten die TKKG-Freunde das Kanu und trugen es flussabwärts, bis sie eine Stelle erreichten, an der sich der Fluss wieder weitete und das Wasser langsamer floss. Hier setzten sie das Kanu ab und ließen sich ins Gras sinken. Weit und breit ist nichts von den Höllenengeln zu sehen. Sie fehlen einem direkt. Hier, Moment mal. Wo ist denn mein Brustbeutel? Dein, was? Mein Brustbeutel. Verdammt nochmal. Da ist mein ganzes Geld drin, mein Ausweis, der Schatzplan. Und somit auch das Foto von der Komplizin von Slansky. Scheiße. Ich hatte ihn auf diese Vorratskiste gelegt. Und nun ist er weg. Auf die Vorratskiste? Willi, was hast du wieder angestellt? Ich weiß nicht. Ich habe was aus der Kiste genommen. Ja, aber ich habe nicht gesehen, dass etwas drauf lag. Klößchen, du hast mit deinen gierigen Grabschwingern nach Schokolade gesucht, verdammt. Und für nichts anderes Augen gehabt. Wo war das? Ja, wo wir die Angler getroffen haben. Ich muss hin. Wartet hier. Tarzan kam zu spät. Er sah aus der Ferne gerade noch, dass einer der Rocker etwas aus dem Gras hob und wie die ganze Bande dann triumphierend davonfuhr. Irgendwie hatten die Rocker es geschafft, über den Fluss zu kommen. Und nun hatten sie auch noch den Plan Slanskys. Sie hatten ihr Ziel erreicht. Verärgert kehrte Tarzan zu seinen Freunden zurück und berichtete, welche Folgen die Unachtsamkeit von Klößchen hatte. Zwei von uns müssen sofort zur Drachenhöhle. Sie müssen vor den Rockern und der Komplizin von Slansky dort sein. Ich komme mit. Aber wie kommen wir denn hin? Per Anhalter. Eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Also gut, Gabi, wir marschieren los. Dort drüben ist die Straße. Vielleicht haben wir Glück, dass uns jemand mitnimmt. Aber Oskar muss ich auch mitnehmen. Der wird auf gar keinen Fall hier bleiben. Okay. Wir drücken euch die Daumen, aber danke. Kommt ja nicht ohne die Millionen wieder. Ich winke. Bei mir hält eher eine an als bei dir. Hoffentlich. Los, Gabi. Du sitzt allein in ihrem Auto. Oh Mensch, haben wir ein Glück. Vielleicht das erste Auto. Können Sie uns mitnehmen nach Obersalau? Ja, gern. Steigt ein. Danke, danke. Ihr habt Glück. Gleich fängt es an zu regnen. Tarzan erkannte die Frau am Steuer sofort wieder. Es war die Frau auf dem Foto, Slanskys Komplizin. Tarzan blickte Gabi an und erfasste, dass auch sie Bescheid wusste. Wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Ich heiße Benno Witter und das ist meine Freundin Gertrude Hintertür. Guten Abend. Freut mich. Ich bin Fräulein Sirtl. Ich fahre bis Obersaalau. Es ist also genau richtig für euch. Wir kommen zum ersten Mal hin. Tatsächlich? Ich auch? Mhm. Aber sicherlich aus anderen Gründen. Ihr macht einen Besuch, ja? Ja, so könnte man es nennen. Ein Besuch in der Drachenhöhle. Drachenhöhle? Ihr wollt Bergsteigen? Ha, nein. Bergsteigen? Wir wollen den Berg mehr von innen erforschen. Wir wollen hinter die Banane, da liegen nämlich 6 richtige. Ist das Höhlenforscher-Latein? Sowas habe ich noch nie gehört. Nein, aber vielleicht haben Sie schon mal was von Gabi Glockner und von Tarzan gehört. Wovon redest du eigentlich? Woher sollte ich euch kennen? Ach, hören Sie doch auf mit dem Theater. Sie haben uns die Höllenengel auf den Hals gehetzt. Sie wissen genau, wer wir sind und wir wissen, dass Sie Slanskys Komplizin sind. Was war das? Ich soll Slanskys Komplizin sein? Kennt ihr Slansky? Na klar. Bilden Sie sich nicht ein, dass Sie die Juwelenbeute jetzt noch kassieren können. Die Rocker haben meinen Brustbeutel mit dem Plan gefunden und sie haben sie sofort verständigt. Und schon sind sie hier. Aber sie kommen dennoch zu spät. Wir wissen, wo die Juwelen sind und wir informieren die Polizei. Oh, guter Gott, davon hatte ich ja keine Ahnung. Mir scheint, eine Glücksfee hat uns zusammengebracht. Ihr wisst also, wo die Juwelen sind? Was habt ihr damit zu tun? Was reden Sie denn noch? Sie können sich nicht mehr retten. Das muss ich ja auch gar nicht. Ich muss die Juwelen retten. Das ist mein Job. Ich bin Versicherungsdetektivin. Hier ist mein Ausweis. Das ist mir aber peinlich. Oh, entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie bitte. Um Himmels Willen, ich bin dankbar, dass ich euch begegnet bin. Erzählt. Kurz darauf erreichten sie den Ort Obersaalau. Fräulein Sirtl wollte zu einem Hotel fahren, weil es schon spät war. Doch da sahen Tarzan und Gabi mehrere schwere Motorräder vor einem Gasthof stehen. Die Rockerbande ist hier. Schon. Das heißt, dass der Komplize von Slansky weiß, wo die Juwelen versteckt sind. Wir müssen sofort zur Höhle. Sie müssen links abbiegen, Fräulein Sirtl. Woher weißt du das? Du warst doch noch nie hier. Aber da ist ein Schild. Es zeigt an, dass diese Straße zum Friedhof führt. Und der Drachenkopf ist hinter dem Friedhof. Also müssen wir dort entlang fahren. Einverstanden. Haben Sie vielleicht eine Ahnung, wer der Komplize von Slansky sein könnte? Ja, ich vermute, es ist ein gewisser Gierke. Ein überaus gefährlicher Mann. Wir sollten lieber die Polizei verständigen. Dazu ist es zu spät. Ich glaube, dass der Komplize bereits in der Höhle ist. Und er wird uns entkommen, wenn wir uns nicht beeilen. Aber dieser Gierke soll ein Meister japanischer Kampftechniken sein. Halten Sie. Da ist der Eingang zur Höhle. Ich habe es deutlich gesehen, als es geblitzt hat. Lass uns warten. Wenn Gierke da drinnen ist, muss er ja wieder rauskommen. Und wenn wir Pech haben, sind gleich 9 Rocker hier und helfen ihm. Nein, nein, das ist mir zu riskant. Ich gehe in die Höhle. Warte, ich komme mit. Nein, holen Sie lieber die Polizei. Ah, die Höhle. Da vorne brennt eine Taschenlampe. Mal sehen. Da ist der auch. Hallo, guten Abend. Haben Sie gefunden, was Sie gesucht haben, Herr Gierke? Wer bist du denn? Ich bin derjenige, dem Sie jetzt die Juwelen geben, die Ihr Partner Slansky hier versteckt hat und die Sie gerade eben an sich genommen haben. Du hast sie wohl nicht alle. Nun geben Sie schon her. Verschwinde, du Lümmel, zur Seite. Au! Wie getan, Herr Gierke? Ach, das tut mir leid. Das macht nichts. Endlich mal ein junger Bursche, dem man nicht so ohne weiteres das Fell versohlen kann. Kommst du mit Julo? Hätten Sie lieber eine Ohrfeige gehabt? Es tut mir leid, daran habe ich nicht gedacht. Du kommst dir mächtig wichtig vor, wie? Und es gibt noch mehr Leute, die kämpfen können. Pass auf. Jetzt beginnt eine Lehrstunde für dich. Nebenan, eine Ohrfeige wäre Ihnen doch lieber gewesen, oder? Reicht das? Lass mich in Ruhe. Ich gebe auf. Schade. Und dabei hätten wir noch Zeit für eine weitere Runde gehabt, bis die Polizei hier ist. Wirklich schade. Und die Juwelen nehme ich jetzt besser an mich. Und meinen Ausweis könnten Sie mir auch wiedergeben. Als die Polizei eintraf, die mittlerweile von Fräulein Sirtl und Gabi alarmiert worden war, lag Gierke noch immer erschöpft auf dem Boden der Höhle. Widerstandslos ließ er sich festnehmen. Nachdem die unumgänglichen Formalitäten erledigt waren, sicherte Fräulein Sirtl der TKKG-Bande eine hohe Belohnung zu und brachte Gabi und Tarzan dann zum Fluss zurück. Nun endlich konnte die Flussfahrt so unbeschwert verlaufen, wie sie von Anfang an geplant war.